Father, bless these words. Vater, segne diese Worte to our hearts, hinein in unser Herz. In Jesus' name. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. There's three hurdles we talked about that we have to get over in order to walk with the Lord. Wir haben davon gesprochen, dass da drei Hürden gibt, über die wir darüber müssen, um einfach Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben. And the first one is our heart. Das erste ist unser Herz. And in 1 John chapter 2 it says that there's three things to love not the world, and one of them is the pride of the heart. In Johannes im 1. Johannes Kapitel 2, da gibt es da drei Dinge, die wir in der Welt nicht lieben sollen. Und dann wird erwähnt, praktisch, wir sollen praktisch Acht geben auf unser Herz. The pride of the human heart. Der Stolz des menschlichen Herzens. It says that God resists the proud. Denn Gott sagt, dass er dem Stolzen widersteht. The spirit of this world is pride. Der Geist dieser Welt ist Stolz. That lifts itself up against God. Der sich selbst erhebt gegen Gott. Second thing. Zweiter Punkt. Is our wallet. Das ist unsere Geldbörse. Jesus said, you cannot serve money and serve me. It's impossible. Jesus hat gesagt, du kannst nicht dem Geld und mir dienen. Das ist unmöglich. You cannot serve God, you cannot serve. It's impossible to have two masters. Du musst dich entscheiden. Es ist unmöglich, da zwei Herren zu dienen. Either God is your money. Entweder ist das Geld dein Gott. Or you're honoring God with your money. Oder du ehrst Gott mit deinem Geld. And the third thing is. Das dritte. Your stomach. Dein Bauch. Our appetites. Unser Appetit. Philippians chapter 3. Philipper Kapitel 3. Verse 18. Vers 18. Paul said, Paulus sagt dort, that their God is their stomach. Dass ihr Gott der Bauch ist. And they are enemies of the cross of Christ. Und sind Feinde des Kreuzes Christi. Because they live a selfish life. Weil sie einfach ein selbstsüchtiges Leben leben. They live their whole life just satisfying their appetites. Sie leben ihr ganzes Leben nur darum, praktisch irgendwo die Form ihres Appetits zu erfüllen. Was auch immer da, wonach immer ihnen da gelüstet. Today I want to speak about the first one again. Und heute möchte ich noch einmal über das erste and sprechen. I want to bring a verse out from Acts chapter 13. Ein Vers in Apostelgeschichte 13. Go to slide 4. Yeah. This is from the New American Standard Bible. Das kommt im Englischen von der New American Standard, im Deutschen von der Elberfelder. And from the German Elberfelder. The Elberfelder is my favorite Bible. Die Elberfelder ist meine Lieblingsbibel. Because it's just the most accurate Bible that I've discovered in 35 years. Weil das ist die exakteste Bibel, das habe ich in den 35 Jahren so herausgefunden. The NASB is quite accurate as well. The New American Standard ist auch sehr genau im Englischen. And they're my two favorite study Bibles. Also sind das meine Lieblingsbibeln zum Studieren. They purpose to bring out the exact wording. Da ist die Absicht ganz stark dahinter, dass man die exakte Wortstellung und Ausdrucksweise wiedergibt. Aber manchmal, um dann noch weiteren die exakte Bedeutung zu erfassen, ist es gut, mehrere Übersetzungen einfach hinzuzuziehen. Ich möchte jetzt lesen aus Apostelgeschichte 13, Vers 22. This is actually God speaking. Und da spricht Gott. I have found David. Ich habe David gefunden. The son of Jesse. Den Sohn Isais, a man after my heart. Einen Mann nach meinem Herzen. A man after my heart. Einen Mann nach meinem Herzen. The heart of the world is a heart of pride. Das Herz der Welt ist ein Herz des Stolzes. Everyone pushing against each other and jeder gegen jeden mit den Ellbogen. I'm better than you. I think I'm better than them. And ich bin besser als du und ich glaube, ich bin noch besser als sie. Kind of shuffling through life and und so schaut man sich da durchs Leben durch mit den Ellbogen. Everybody thinking their nationality is the best in the world. Jeder denkt, seine Nationalität wäre die beste in der Welt. Everybody looking down on some other nationality. No matter, man schaut dann so herab auf andere Nationalitäten. No matter which nationality you are, you look down on some other nationality. Egal, no matter Land where du dich befindest, praktisch du schaust immer auf irgendeine andere Nation herab. I want to talk about having a heart. Being a person with a heart after God's heart. Und ich werde darüber sprechen, was es bedeutet, eine Person zu sein, ein Mann oder eine Frau, ganz nach Gottes Herzen. We're going to tie this into baptism and tie this into baby dedication. Und wir werden das verbinden praktisch mit der Taufe, dem Thema der Taufe und auch mit der Babysegnung. We're going to go to Romans chapter 2. So gehen wir zu Römer Kapitel 2. Starting with verse 28. Und beginnen dort mit Vers 28. Paul in Romans chapter 1. Paulus sagt in Römer Kapitel 1, he listed all the sins of the heathen nations. Er gibt da eine Auflistung all der Sünden der heidnischen Nationen. He mentions everything possible. Und da wird alles drin erwähnt, was nur möglich ist. Gossip and slander and murder and everything. Üble Nachrede, Klatsch und all diese Dinge. And in chapter 2 he addresses the Jew. Aber dann in Kapitel 2 spricht er den Juden an. And he says, do you think that because you judge these people? Er sagt ja, denkst du, weil du die anderen da richtest? And you look down on them? Und auf sie da herabschaust? That you excuse yourself from judgment? Dass du dich damit von dem Gericht ausnehmen könntest? Actually, it's the opposite. Nein, eigentlich ist es genau umgekehrt. By judging them, you make yourself guilty. Indem du sie richtest, mach dich selbst schuldig. Because everything they do, denn alles, was sie tun, you actually do too. Das machst du ja genauso. Oh, the frequency might not be the same. Vielleicht ist die Häufigkeit nicht ganz die gleiche. It might not be open. Vielleicht ist es nicht so offensichtlich. Or obvious. So offensichtlich. It might not be to the same degree. Vielleicht mag es nicht das gleiche Ausmaß haben. But all humans are sinners. Aber alle Menschen sind Sünder. And if you've never murdered somebody, wenn du vielleicht noch nie jemanden umgebracht hast, physically, jetzt tatsächlich körperlich, for sure you've done it mentally. Aber sicher hast du es in deinem Verstand schon getan. And though you may not have committed adultery physically, und vielleicht hast du körperlich keinen Ehebruch begangen, you've done it mentally. Aber vielleicht hast du es in deinem Geist. And Jesus would say in the Sermon on the Mount, und Jesus würde dazu sagen, in der Bergpredigt, to the Pharisees, zu den Pharisäern, who were judging people, die ja andere Leute richteten, he would say, you say we don't murder. Ihr sagt, wir begehen doch keinen Mord. But I say, if you even called someone a fool, aber ich sage euch, wenn du nur jemanden einen Narren geschimpft hast, you have murdered. Dann hast du ihn umgebracht. Have you ever used the word Trottel? Hast du jemals das Wort Trottel? Has that word ever come out verwendet? Of your mouth? Ist das jemals aus deinem Mund hervorgekommen? Or you've only heard it but never said it. Oder hast du das nur gehört und nie gesagt? Jesus said, if you've ever said that word to somebody, you've murdered them. Wenn du das jetzt jemandem gesagt hast, dann hast du ihn damit umgebracht, bist ein Mörder. And then he goes in chapter 2 and he addresses the Jewish people. Und dann geht Paulus weiter in das Kapitel 2 und er spricht da die Juden and an. And then he ends up in verse 28. Und schließlich endet er in dem Kapitel 2 in Vers 28. And he says, for he is not a Jew who is one outwardly. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Nor is circumcision that which is outward in the flesh. Noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung. It's not. So nicht. Then what is it? Was dann? Verse 29. Vers 29. But he is a Jew who is one inwardly. Sondern der ist ein Jude. And, yes, innerlich. And circumcision is that which is of the heart. Und Beschneidung ist die des Herzens. By the Spirit. Durch den Geist. Now David was a man after God's heart. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Circumcision happens in the heart. Die Beschneidung, die geschieht im Herzen. By the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. But just exactly how and what does it mean? Was genau bedeutet das und wie geschieht das? It's not by the letter. Es geschieht nicht durch den Buchstaben. And his praise is not from men, but from God. Und sein Lob kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. I wonder what that means. Was bedeutet das? Now let's look at the same verses in the New Living Translation. Schauen wir uns das gleich einmal an in der neuen lebendigen Übersetzung. Which brings more meaning into the text. Oder im Deutschen in einem neues Leben. No, it's just going to be. You're just okay, going to translate. Übersetzen direkt von. Go to the next one. Entschuldigung. Okay, this is the New Living Translation. It's my favorite Bible to read when I'm just spending time with God. Das ist im Englischen jetzt die New Living Translation. Das ist die Lieblingsbibel, die ich lese, einfach zum einfachen Lesen des Schriftes. Because the meaning is brought out in the verses. Weil die Bedeutung einfach in den Versen so klar hervorkommt. In this version it says, "For you are not a true Jew." Du bist nicht ein echter Jude. Just because you were born of Jewish parents. Nur weil du jüdischer Abstammung bist. Or because you have gone through the ceremony of circumcision. Oder weil du diese Zeremonie der Beschneidung dadurch gemacht hast. Verse 29. Vers 29. No, a true Jew is one whose heart is right with God. Nein, ein echter Jude ist jemand, dessen Herz einfach mit Gott recht steht. In the other version it said circumcision is of the heart. In dem anderen Vers heißt es ja, die Beschneidung ist Beschneidung des Herzens. But here it brings out the meaning that circumcision of the heart is to be right with God in your heart. Beschneidung des Herzens ist, dass ich praktisch in einem rechten Verhältnis mit Gott stehe in meinem Herzen. But how? Ja, aber wie? And what does it mean? Was bedeutet das? And true circumcision is not merely obeying the letter of the law. Und echte Beschneidung ist nicht bloß ein Gehorchen des Buchstabens des Gesetzes. Rather, it is a change of heart produced by God's Spirit. Sondern vielmehr ist es eine Verwandlung des Herzens, die durch den Heiligen Geist produziert wird. In the other version it says circumcision of the heart is by the Spirit of God. In dem anderen Vers heißt es ja, dass die Beschneidung des Herzens im oder durch den Geist geschieht. But here it says the change of heart. Hier spricht es von dieser Verwandlung, dieser produced. Veränderung des Herzens. So there's a change. Circumcision obviously is a change, right? Damit ist Beschneidung also eine Veränderung. When you circumcise a little boy, something changes. Wenn du einen kleinen Jungen beschneidest, dann ist da eine Veränderung. It is a change of heart produced by God's Spirit. Es ist eine Veränderung, eine Verwandlung des Herzens, die durch den Heiligen Geist hervorgebracht wird. And a person with a changed heart seeks praise from God, not from people. Und eine Person mit diesem verwandelten Herzen, sie sucht das Lob von Gott, okay, nicht von den Menschen. Let's read it again, but let's apply it to us now. Lesen wir es noch einmal, aber jetzt wenden wir das einmal für uns an, persönlich. Next slide. For you are not a true Christian, just because you were born of Christian parents. Du bist nicht ein echter Christ, weil du von christlichen Eltern geboren wurdest. Do we have the liberty to do that? Haben wir die Freiheit, das zu tun? To apply this like this? Absolutely. Das so anzuwenden? All scripture is given by inspiration and is applicable to all of us. Alle Schrift ist durch Inspiration gegeben und ist für uns anwendbar. We are using the principle toward ourselves now. Wir wenden jetzt ein Prinzip auf uns selbst an. For you are not a true Christian just because you were born of Christian parents. Denn du bist nicht ein echter Christ, weil du von christlichen Eltern geboren wurdest. How many people here were born of Christian parents? Wie viele hier haben christliche Eltern zu Eltern? Yeah, most of us. Die meisten von uns. And because you have gone through the ceremony of baptism. Und weil du die Zeremonie der Taufe praktisch durchlebt hast. Verse 29. No, a true Christian is one whose heart is right with God. Ein wahrer Christ ist jemand, dessen Herz richtig ist vor Gott. And true baptism is not merely obeying the letter of the law. Und eine wahre Taufe ist nicht bloß das Gehorchen des Buchstaben des Gesetzes. Rather, it is a change of heart produced by God's Spirit. Sondern vielmehr ist es eine Verwandlung des Herzens, die durch den Heiligen Geist Gottes hervorgebracht wird. And a person with a changed heart seeks praise from God, not from people. Und eine Person mit diesem verwandelten Herzen sucht das Lob bei Gott und nicht bei den Menschen. In Romans chapter 4, in Römer Kapitel 4, Paul goes on to talk about circumcision again and what it exactly means. Fährt Paulus fort und erklärt genau, was diese Beschneidung bedeutet. And I'm sure that 99.9% of Christians have no idea what circumcision means. Und ich kann mir denken, dass etwa 99,9% der Christen überhaupt nicht wissen, was Beschneidung tatsächlich bedeutet. What the symbol represents. Wofür genau dieses Symbol steht. And you'll know by the time we leave today. Und wir werden es wissen. Jetzt, wenn wir dann the percentage will move from 99.9 to 99.89999. Also okay. Diese Prozentzahl wird sich jetzt verändern von 99,9% okay. Zu 99,89999. I want to go to another verse and then I'll start to say something. Ich möchte zu einem weiteren Vers gehen und dann werde ich dann weiter fortfahren der Predigt. It said that circumcision of the heart is to be right with God. Die Beschneidung des Herzens bedeutet es einfach, richtig vor Gott zu sein. But how do I become right with God? Aber wie werde ich da wieder richtig vor Gott? By trying to do better? Indem ich versuche, mich irgendwie zu verbessern? By reading the Bible and saying, what can I do, God, to be right with you? Indem ich die Bibel lese und sage, schau, was kann ich tun praktisch, um richtig vor dir zu stehen? The only way that we can be right with God, die einzige Möglichkeit, wie ich vor Gott recht sein kann, is to be made right with God. Ist die Möglichkeit, einfach von Gott selbst vor ihm gerecht gemacht zu werden. Cross is all about. Und darum geht es im Kreuz. To be made right with God. Dass ich vor Gott wieder gerecht gemacht werde. In Romans chapter 8, Römer Kapitel 8, verse 3, Vers 3, if we could have made ourselves right with God, wenn wir uns selbst vor Gott hätten gerecht oder recht machen können, and lived according to the requirements and met the requirements of the Bible, wenn wir in der Lage gewesen wären, praktisch die Anforderungen, die Bibel uns erstellt, zu erfüllen, of the law, then Jesus wouldn't have had to die. Genau genommen die Anforderungen des Gesetzes, dann hätte Jesus ja nicht sterben müssen. But he died for us, aber er ist für uns gestorben, so that he would meet the requirements for us. Auf dass er diese Forderungen, die an uns eigentlich gerichtet waren, erfüllt. Look at this verse. We are made right with God. Wir sind vor Gott gerecht geworden. By placing our faith in Jesus Christ. Indem wir unseren Glauben in Christus gesetzt haben. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. Und das ist wahr für jeden, der glaubt, egal wer wir sind. Oh, happy day. Oh, glücklicher Tag. Oh, happy day. Ein glücklicher Tag. When Jesus washed my sins away. Dieser Tag, an dem Jesus awesome. Meine Sünden weggewaschen hat. You know, the amazing thing, it's right in the scripture. It's so erstaunlich incredible. Ist, es findet sich direkt in der Schrift. If you've never read the book of Romans, the epistle of Romans, please spend some time there. It's awesome. Wenn du den Römerbrief noch nie gelesen hast, bitte nimm dir dafür die Zeit. Es ist einfach so erstaunlich. Look at verse 23. Vers 23. For everyone has sinned. Denn alle haben gesündigt. We all fall short of God's glorious standard. Und wir alle mangeln einfach an dem Maßstab, den Gott gesetzt hat, der so herrlich ist. So we've all sinned. Wir sind alle Sünder. So when we point at someone and judge them, we judge ourselves. Wenn wir damit also praktisch unseren Finger auf jemand anders richten, dann richten wir uns damit viel mehr selbst. If you were living in Austria illegally, wenn du zu Unrecht in Österreich lebst, and then you illegal, saw someone else who was living here illegally, und du richtest jemand anders, der illegal in Österreich lebt, would you go to a police officer and say, "Excuse me, officer, they are illegal here"? Dann würdest du dann hingehen als Illegaler und jemand anderen Illegalen verpetzen und sagen, schau mal, der lebt hier illegal. Can I see your papers? Könnte ich vielleicht deine Papiere sehen? No, I don't want you to see my papers. I just want to tell you that they're illegal. Sie, nicht meine. Yeah, but I'm talking to you now. Aber ich spreche mit Ihnen. So where's your papers? Wo sind Ihre Papiere? It's funny how when we judge people, we think that as we judge them, we excuse ourselves. Das ist so interessant praktisch. In dem Moment, wo wir anfangen, andere zu richten, denken wir, dass wir von dem Gericht ausgenommen werden. So that the more we point to people without a visa, the less the police will look us up. Je mehr wir da praktisch auf die anderen Leute zeigen, praktisch, die kein Visum vielleicht haben, umso mehr sein wird wir dafür geschützt, dass die Polizei bei uns nachfolgt. But it's the other way around. Und was ist genau umgekehrt? The person who points is the first person they check. Die Person, die auf jemand anders den Finger richtet, sagt, schau mal, die, ist die Erste, die sie überprüfen. At least it is with God. Zumindest ist es you so bei point Gott. And God looks at you first. Du zeigst mit dem Finger auf jemanden und Gott schaut auf dich zuerst. We've all sinned. Wir haben alle gesündigt. Verse 24. Vers 24. Yet God, with undeserved kindness, aber Gott mit einer unverdienten Freundlichkeit, that's grace, und Güte, declares that we are righteous. Erklärt uns für gerecht. He did this through Jesus, through Christ Jesus. Und er verbrachte dies durch Christus Jesus. When he freed us from the penalty of our sins. Als er uns befreit hat von der Strafe der Sünde. Verse 27. Vers 27. Can we boast? Können wir uns da jetzt rühmen? Can we be proud? Können wir da stolz sein? Can our heart be proud now? Kann unser Herz sich jetzt zum Stolz da erheben? Then that we have done anything to be accepted by God? Dass wir irgendwie etwas getan hätten, um von Gott right. angenommen zu sein. Can we boast now that we've done something before God? Können wir uns da jetzt rühmen, dass wir irgendetwas vor Gott vollbracht hätten? No. Nein. Because our acquittal is not based on obeying the law. Denn unsere Annahme gründet sich nicht auf dem Gesetz. It is based on faith. Sondern die Grundlage dafür ist der Glauben. Now the natural question comes in verse 31. Und dann stellt sich natürlich die natürliche Frage in Vers 31. Well then, if we emphasize faith, nun gut, wenn wir den Glauben nun betonen, does this mean that we can forget about the law? Bedeutet das, dass wir jetzt das Gesetz einmal vergessen können? And Paul says, of course not. Paulus sagt, nein, natürlich nicht. In fact, only when we have faith do we truly fulfill the law. Nein, denn tatsächlich ist es so, nur wenn wir Glauben haben, dann können wir wahrhaft das Gesetz erfüllen. David was a man after God's heart. David war ein Mann nach Gottes Herzen. In Psalm 32, verse 2, David wrote this. Psalm 32, Vers 2. Blessed is the man to whom the Lord does not accredit sin. Gesegnet ist der Mensch, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. In whose heart there is no dishonesty. In dessen Herz keine Unehrlichkeit ist. In Chapter 4, of Romans, Paul quotes this verse. In Kapitel 4 des Römerbriefes zitiert Paulus genau diesen Vers. He said that David understood the blessing. Das heißt dort, dass David genau diesen Segen verstand. And then Paul goes on to speak about Abraham. Und dann fährt Paulus fort und er spricht über Abraham. Now Abraham understood the blessing. Abraham verstand genau diesen Segen. And then in verse 11 he explains circumcision. Und dann im Vers 11 beginnt er die Beschneidung zu erklären. You know what circumcision is? Wisst ihr, was Beschneidung ist? It's the cutting away. Es ist das Wegschneiden. Of my confidence in anything I can do to be accepted by God. Das ist die Beschneidung meiner Zuversicht, dass ich durch irgendetwas praktisch es erreichen könnte, dass Gott mich annimmt. It's the cutting away. Es ist das Beschneiden. Of anything that I think I can do. Von auch nur irgendetwas, was ich denke, was ich tun könnte. To gain acceptance before God. Um von Gott angenommen zu sein. That's exactly what circumcision is. Das genau ist die Beschneidung. It's a symbol of faith. Es ist ein Symbol des Glaubens. It's a symbol of looking away from my own strength and looking unto God. Es ist ein Symbol dafür, dass ich wegschaue von meiner eigenen Stärke und hinschauen muss zu Gott. Looking away from me, trying to pay God back for the wrong I did. Dass ich wegschaue von mir in einem Versuch praktisch, das abzuzahlen, was ich vielleicht verkehrt gemacht habe. Me trying to do good things so I can gain acceptance. Von mir praktisch, dass ich versuche, irgendwelche Dinge gut zu machen, dass doch von ihm angenommen werde. And looking away from that. Und dass ich wegschaue eben and davon. Cutting that away off my life. Und das einfach ausschneide and aus meinem Leben. Throwing myself at the mercy of God. Und mich hinwerfe vor die Barmherzigkeit Gottes. Before the cross of Christ. Vor das Kreuz Christi. And receiving the flow of mercy that comes from his throne through the cross. Und damit praktisch diesen Fluss der Barmherzigkeit, der von dem Kreuz fließt, einfach empfange. This is the only thing that changes the heart. Und das ist das Einzige, was das Herz verwandelt. Because this is the most humbling thing a human being can do. Denn das ist das, was am meisten demütigt, was ein Mensch tun kann. And God in his wisdom created this plan to humble the proud human heart. Und Gott in seiner Weisheit hat sich diesen Plan so erdacht, um einfach das stolze Herz des Menschen zu demütigen. David was a man after God's heart. David war ein Mann ganz nach David nach Gottes Herzen. But look at the second part of the verse. Schauen wir uns den zweiten Teil des Vers an. Who will do all my will? Der zweite Teil, der meinen ganzen Willen tun wird. When we understand the heart of God. Wenn wir das Herz Gottes verstehen, doing his will flows from us. Seinen Willen einfach zu erfüllen, ist etwas, was aus uns hervorströmt. Because to understand the heart of God is to have our own hearts changed. Denn das Herz Gottes zu verstehen, bedeutet, dass unser Herz verwandelt ist. Because God's heart is love. Denn Gottes Herz ist Liebe. It's mercy, it's grace, es ist Barmherzigkeit, es ist Gnade, it's goodness. Erbarmen, Güte. In chapter 2, verse 4 of Romans, in Kapitel 2, Vers 4 im Römerbrief, Paul was saying to the Jews, don't you understand? Paulus spricht zu den Juden und sagt, versteht ihr nicht? Why do you despise the goodness of God? Warum verachtet ihr die Güte Gottes? Don't you know that it's his goodness that brings people to repentance? Versteht ihr denn nicht, dass es seine Güte ist, die Menschen zur Umkehr führt? And yet in the churches today, und doch geschieht es das in den Gemeinden heutzutage, people are repelled, dass Menschen da zurückgestoßen sind, because the church is not demonstrating the goodness of God, dass Menschen, die kommen, da praktisch zurückgestoßen werden, weil die Gemeinde praktisch die Güte Gottes nicht repräsentiert. To people who don't know God. Weil die Gemeinde nicht die Güte Gottes repräsentiert gegenüber Menschen, die Gott noch gar nicht kennen. And it goes by the individual. Oh, das geht einfach an den Leuten vorbei. Doesn't matter if you're Baptist or Pentecostal das trifft einfach zu für jeden. Presbyterian or Methodist. Egal, ob das Methodisten sind, Roman Catholic. Römisch-katholische. I grew up Roman Catholic. Ich bin römisch-katholisch aufgewachsen. Some of the most wonderful nuns who taught us. Und ich habe einfach eine der wunderbarsten Nonnen erlebt, die uns gelehrt haben. This nun called Sister Mary Damian. Und da gab es eine Nonne, die hieß Schwester Maria Damian. Tough cookie. Die war also. She was tough. Die war schon schwer. She was tough. Die waren hart. But she loved us. Die war sehr streng, aber sie hat uns geliebt. She just changed our life. Sie hat damit unser Leben wirklich geprägt und verändert. Then we had other nuns who were not so loving. Dann gab es andere Nonnen, die waren irgendwie ein bisschen. Then I gave myself my life to Christ at 18. Dann mit 18 gab ich mein Leben Christus. My father taught me to pray when I was in kindergarten. Mein Vater hat mich gelehrt, wie man beten soll, als ich im Kindergarten war. Our family went to mass every Sunday. Unsere Familie ist immer sonntags in Gottesdienst gegangen. And every night my father would come in and he would pray with the kids. Und jeden Abend würde dann der Vater hineinkommen ins Kinderzimmer und mit den Kindern beten. And then as I became 12, 13, I just kind of went into the world and did my wild life. Und als ich 12, 13 wurde, bin dann irgendwie in die Welt abgedriftet und habe dann ziemlich wilde Sachen gemacht. But still prayed every single night when I came home. Und doch war es so, dass ich jeden Abend praktisch, wenn ich nach Hause kam, gebetet habe. And this was my prayer. Und das war mein Gebet. God forgive me. Gott, bitte vergib for all mir of my sin. Für all meine Sünden. It just comes so easy. Das geht einfach so leicht. I'm so sorry. Das I just echt don't leid know how to stop. Ich weiß einfach nicht, wie ich das stoppen kann. But God heard my prayer. Gott hat mein Gebet and when gehört. I was 18 years old, und als ich 18 wurde, in the university, someone saw my crucifix. Als ich da in der Universität war, kam auf jemand auf mich zu und sah mein Kreuz. And this lady came up to me and asked me, young man, what does the crucifix mean to you? Und diese Dame kam zu mir und sagte, junger Mann, was bedeutet für Sie dieses Kreuz? I said, it means everything to me. Alles bedeutet für she mich. She said, have you ever received Jesus into your life? Sie fragte, hast du jemals Jesus in dein Leben empfangen? I had no idea what she was talking about. Ich hatte keine Ahnung, wovon sie da spricht. But a few hours later I prayed that Jesus would come into my life. Aber ein paar Stunden später betete ich mit ihr, dass praktisch Jesus in mein Leben hineinkommt. And suddenly he was on the inside. Plötzlich war er innen drin. In my heart. In meinem Herzen. I had received the circumcision of the heart by the Holy Spirit. Da habe ich diese Beschneidung des Herzens durch den Heiligen Geist in mir empfangen. I prayed, Jesus come into my life. Ich habe ganz einfach gebetet, Jesus komm in mein Leben. Like the woman was telling me, pray this prayer. Wie diese Dame mir das gesagt hat, bete einfach dieses Gebet. The Bible says he knocks on the door of your heart. Die Bibel sagt, er klopft an die Herzenstüre. If anyone opens, wenn jemand nur öffnet, he will come in. Wird er hineinkommen. And I prayed, I said, Lord, Herr, come into my life. Komm in mein Leben. And he did. Und er tat dies. And suddenly I realized, without a doubt, und plötzlich habe ich erkannt, ohne einen Zweifel, that Jesus was alive. Dass Jesus lebendig ist. And I had had an encounter with him. Und dass ich da eine Begegnung mit ihm erfahren habe. And there was habe peace in my heart. And plötzlich war dieser Frieden in meinem and Herzen. Joy in my life. Und Freude in meinem Leben. And I would go to the bar and hang out with my friends and und ich würde praktisch sonst in die Bar gehen und mit meinen Freunden I'd just da be smiling. Oh, ich war dann praktisch und dann ich habe gelächelt plötzlich. And I wouldn't be drinking and und dann habe ich aber nicht mehr getrunken. Smiling and thinking. Ich habe da gesessen, habe they nur would gelächelt. Say, what's with you? Was ist mit dir los? You're drinking anymore. Du trinkst ja gar nichts mehr. I said, I'm thinking about other things. Na, ich denke an andere Dinge. Smiling, thinking, man, God is real. God is real. Ah, Gott ist real. Er ist but I didn't tell any of them yet. Ich habe von ihnen noch gar nichts erzählt. Then finally they said, you got to tell us what you have. Und dann haben sie gesagt, na, klar, Moment, du musst aber jetzt erzählen, was du da hast. Did you buy something from, you know, there was this marijuana called Acapulco Red, or Acapulco, yeah, Acapulco Red. It was really expensive, you know. Also Mariana Acapulco. And they said you got Acapulco Red, man. We know it. You got du it. Du hast praktisch da diese Droge, die neue yeah, Droge. And you're not sharing it with us. Ja, du teilst es nicht mit uns. Yeah, we ja know. You can't be that happy with us. Also you got something. Irgendwas kannst du nicht glücklich something sein. Nein, nein, nein. And then finally I said to them after 3 weeks I said, okay, I'll tell you. Sagte ich ihnen, ich sag's euch. I met somebody. Ich habe jemanden getroffen. You knew it. I knew it. You got a girlfriend. Okay, you got a girlfriend. Klar, but you don't want to. You just you don't want to show it. You don't want to show her to us. Aber du okay wolltest uns nicht zeigen, ja? I said no. I had an encounter with Jesus. Ich hatte eine Begegnung mit Jesus. That's what they did. They were looking at me like this, and they went. Ich angeschaut. That's cool. Ja. Mhm. Super. Really? I mean, and they thought I was crazy. Yeah. But more than anybody, my mother thought I was crazy. Sie dachten, dass ich verrückt bin. Aber noch viel mehr als sie, and dachte meine she Mutter, said dass ich to me, bin. Your brother has sold drugs and everything. Sein Bruder, der hat Drogen verkauft, alles. But he had never done anything like this. Aber so etwas, das hat er nicht gemacht. Never done anything like so this. So etwas hat er nicht gemacht. And she said, you have left the true faith. Du hast den wahren Glauben verlassen. I said, I didn't leave anything, Ma. I just found something. Ich habe gar nichts verlassen. Ich habe etwas gefunden. For 2 years, she persecuted me. Für 2 Jahre hat sie mich da wirklich verfolgt. And then I brought her to a meeting like this. Und dann habe ich sie auch hineingebracht zu einem and Treffen wie hier. There was this black pastor. It was Reverend Skinner from New York City was und preaching. Und da war ein schwarzer Pastor, Reverend Skinner aus New York. And he preached, and then he said, if anyone wants to receive Jesus in their life. er predigte und er fragte dort, wenn jemand sein Leben Jesus geben möchte, come to the front. Wenn jemand Jesus empfangen möchte, komm er nach vorne. We closed our eyes. Wir haben die Augen geschlossen. And my mother went up. Und meine Mutter ging nach and vorne. And I thought, oh my gosh, there goes my mom. Mein Gott, Mom! She came back. Sie kam zurück. And she said, I know what you have. Ich weiß jetzt, was du hast. And since that day, my mother and I are so tight. Und seitdem meine Mutter und ich so eng beisammen. And she spent another 20 years in her Catholic church. Sie hat weitere 20 Jahre in der katholischen Kirche zugebracht. And she told everyone she knew that Jesus is alive. Hat allen erzählt, die sie kannte, and dass Jesus lebendig some ist. Some of them already knew that. Einige wussten das bereits. And I told all of my relatives. Ich habe es all meinen Verwandten erzählt. And many of them have started a living relationship with Christ. Und viele haben dadurch eine lebendige Beziehung mit Christus begonnen. It didn't take much to activate it because they knew so much already. Da brauchte nicht viel, praktisch, dass ich das irgendwie dann aktiviert, weil sie wussten ja bereits. They were watching my life to see if it was real. Sie haben nur mein Leben einfach betrachtet, um zu sehen, ob das wirklich echt ist. What I had experienced was the circumcision of the spirit, and I didn't even know what it was. Was ich erlebt hatte, war diese Beschneidung durch den Geist. Und ich wusste gar nicht mal, was das Because war. When Christ came into my life, denn als Christus in mein Leben hineinkam, my focus went right to him. Ging mein Blick sofort auf ihn. And then it was so easy just to pray because I knew that he was alive. Denn dann war es dann so leicht zu beten, weil ich wusste, da ist er lebt. And I immediately just automatically didn't focus on myself. Und ganz automatisch habe ich mich dann nicht mehr auf mich selbst da ausgerichtet. Which is the circumcision of the flesh. Und genau das ist ja die Beschneidung des Fleisches. You no longer look to yourself for acceptance. Du schaust nicht mehr länger auf dich selbst, dass du da irgendwie etwas tust, um angenommen zu werden. You look to Christ, who made you acceptable. Du schaust auf Christus, der dich da annehmbar gemacht hat. And this is the same thing with baptism. Und das gleiche ist die Taufe. Baptism represents the death, the burial and the resurrection of Christ on our behalf. Die Taufe repräsentiert den Tod, das Begräbnis und die Auferweckung, die Auferstehung praktisch für uns. So the circumcision and the baptism are very, very parallel. Die Beschneidung und auch die Taufe, die laufen einfach parallel. So over the last 2000 years of church history, also über die 2000 Jahre in der Kirchengeschichte, half of the churches believed in infant baptism and half of them believed in adult baptism. Hat die Hälfte der Kirche praktisch in die Kindertaufe geglaubt und die andere Hälfte praktisch in die Taufe der Erwachsenen. The Roman Catholics, the Lutherans, the Presbyterians. Die römisch-katholischen, die Lutheraner, die Presbyterianer. Prefer infant baptism. Ziehen die Taufe von Kindern vor. And Baptists and Pentecostals and free churches focus Baptisten, on Pfingster, Methodists, brethren. Brüdergemeinden. A large degree of the Protestants focus on adult baptism. Und damit ein großer Teil der Protestanten, sie ziehen praktisch die Taufe der Erwachsenen vor. I was with a friend of mine who has a church in Vienna. Ich habe Zeit verbracht mit einem Freund von mir, der hat eine Gemeinde said, in Wien. Rob, I believe in infant baptism. Er sagte, Rob, ich glaube an die Kindertaufe. I said, what? Wie? You believe in infant baptism? Du glaubst an Kindertaufe? He says, I can argue the point pretty good. Also ich kann das ziemlich gut argumentieren, sagte er. Paralleling circumcision. Und er sagte, Simon, das geht doch genau parallel, entspricht doch der Beschneidung. I said, I don't want to argue about this. Let's ich möchte jetzt da nicht drüber streiten, aber... It's not... Here it is. This is just my feeling. Das so wie ich darüber denke und fühle. Adult baptism gives me an opportunity to make a decision. Die Taufe als Erwachsener gibt mir die Möglichkeit, selbst eine Entscheidung zu treffen. A decision to put my faith in Christ. Diese Entscheidung, mein Glauben in Christus hineinzusetzen. But if I baptize my child, wenn ich mein Kind taufe, it actually is more of my faith in Christ. Dann zeigt es darin eher mein Glaube an Christus. Which is okay, because that's the same thing that circumcision was. Das ist auch gut in einer Weise, weil das gleiche ist wie die Beschneidung. They circumcised their kids because of their faith in God. Sie haben Kinder beschnitten wegen ihrem Glauben an Gott. If you baptize your kids because of your faith in God. Und wenn du dein Kind taufst aufgrund deines Glaubens an Gott. And then you want to raise your child to the point where he has faith in God. Und du dein Kind auferziehen möchtest zu dem Punkt, dass er dann selber den Glauben an Gott setzt. We had a person in our church and we were doing baptisms. Da gab es eine Person in der Gemeinde und wir hatten da Taufen. And he says, you know, I've come to faith in the Lord. Ich habe am Herrn jetzt geglaubt. He says, but I don't want to be baptized again. I was baptized as a child. Ich möchte nicht nochmal getauft werden, weil ich wurde ja als Kind bereits getauft. And I'm just reckoning that as my baptism. Und ich zähle das eigentlich als meine Taufe. Okay. Okay. Romans 14, verse 5. Römer 14, Vers 5. Let everybody be convinced in their own mind. Lass jeder einfach in seinem eigenen Verstand überzeugt sein. We baptize adults. Aber wir taufen Erwachsene. We try to bring people to a decision. Weil wir versuchen, Menschen zu einer Entscheidung zu führen. A personal encounter with Christ. Auf dass sie eine persönliche Begegnung mit Christus haben. I was baptized twice. Ich bin zweimal getauft worden. As a child. Als Kind. And as an adult when I was 18. Auch als Erwachsener, als ich 18 war. I don't regret either one. Und tu nichts bereuen. It's not something to argue about. Und das ist nichts, worüber man jetzt irgendwie streiten. Because we have a lot of people to bring to Christ. Führen müsste, praktisch weil es viele Menschen gibt, die wir noch zu Christus let it, führen. Let it be in your heart before God as you want it to be. Treffe deine Entscheidung praktisch im Herzen selbst vor Gott. If you read the book of Acts, it definitely favors adult baptism. Wenn du die Apostelgeschichte liest, dann kannst du klar sehen, dass da die Erwachsenentaufe durchkommt. But the strength of the infant baptism is that it parallels the circumcision. Aber die Stärke als Argument für die Kindertaufe ist, dass sie sehr der Beschneidung ähnelt. It's not worth arguing about. Aber es ist nicht wert, da jetzt drüber so einen Streit zu entfachen. The purpose, the whole point is that we come and we bring as many people as we can to a living relationship with Jesus. Der eigentliche Punkt ist, dass wir einfach gehen und so viele Menschen wie möglich praktisch in eine lebendige Beziehung mit Christus führen. Circumcision and baptism are symbols. Beschneidung und Taufe sind Symbole. If you put the ring on before you get married or after you get married, who cares? As long as you have it on when you're married, right? Ja, also ob du den Ring vor oder nachher ansteckst, der Punkt ist doch eigentlich, dass du verheiratet bist. Whether it's on the left hand or the right here on the thumb or the pinky. Ob die linke oder rechte Hand ist, vielleicht am Daumen oder am Kettchen. Or if you hang it on your ear, who cares, ja, right? So hängst. Who cares? Ja, who cares? As long as there's faith in the heart. Der entscheidende Punkt ist doch vielmehr, dass einfach Glauben im Herzen ist. This is what made David so different. Und das hat einfach den David, because David comprehended this. So anders gemacht, denn er hat das verstanden. He was a man after God's heart. Er war ein Mann ganz nach Gottes Herzen. He loved God. Er liebte Gott. He had an encounter with God. Er hatte diese Begegnung mit Gott. He was focused on God. Er war auf Gott ausgerichtet. And he realized, und er erkannte, that God is a God of mercy and grace. Dass Gott ein Gott der Barmherzigkeit und Gnade ist. And that God would never accredit sin to the person who loves him. Und dass Gott praktisch nie Sünde dem zurechnen würde, der ihn liebt. Meaning to come to him by faith. Das heißt, der Person, die zu ihm im Glauben this is kommt. A blessedness. Und das ist einfach ein Segen. To live this way. So zu leben. To know that I'm forgiven for my past. Dass ich Vergebung habe für meine Vergangenheit. For my present. Für meine Gegenwart. And also for my future. Und auch für meine Zukunft. That I have security as a child of God. Und dass ich damit eine Sicherheit habe als Kind Gottes. It makes me want to live my life for him. Und das führt mich dazu, dass ich auf mein Leben ganz für ihn leben möchte. From the heart. Und zwar aus dem Herzen heraus. Just to close. Um abzuschließen. We have a lot of work to do. Es gibt viel Arbeit, die wir zu tun we have haben. A lot of people. Jesus is coming back soon. Und das sind auch viele Menschen praktisch. Jesus kommt ja bald wieder. We see all the events developing in the Middle East. Wir können all diese Ereignisse da mit betrachten praktisch. All we need is a temple to be built. Im Nahen Osten geschehen. Everything also, is moving toward alles, was braucht, ist praktisch, dass der Tempel wieder aufgebaut toward wird. The coming of Christ. Und das sind dann die Ereignisse, die hinführen zu dem Wiederkehr Christi. We have a huge job. Und da steht einfach noch eine große Aufgabe uns vor. Time to fight each other. We ought to be on the same team. Wir haben keine Zeit, miteinander zu kämpfen. Wir sind da im gleichen Team. Let's not be against. Let's be for bringing people the gospel. Lass uns nicht gegeneinander sein, sondern vielmehr dafür sein, dass wir Menschen das Evangelium bringen. We have so much good news to preach. Wir haben so viel gute Nachricht, die wir da predigen können. We don't have to focus on bad news. Wir müssen uns da nicht auf schlechte Nachrichten konzentrieren. Churches are never, ever, ever going to agree on everything. Never. It's never going to happen. Die Gemeinden werden nie in allem übereinstimmen. It's not our fight. Our fight is to preach the gospel. Das ist nicht unser Kampf, dass wir untereinander kämpfen, Jesus sondern unser Christ Kampf ist, dass wir praktisch alles einsetzen, das Evangelium zu verkündigen. Was the Lamb of God who gave himself on a cross for us. Jesus Christus ist das Lamm Gottes, was sich selbst für uns am Kreuz hingegeben hat. And we have to be embracing people. Und wir müssen Menschen umarmen. And I'll close with this. Ich möchte damit abschließen. We know that we've understood. Wir wissen, dass wir verstanden haben. Baptism and circumcision. Die Taufe und auch die Beschneidung. When our arms are open. Wenn unsere Arme weit geöffnet sind. For people who don't understand. Für andere Menschen, die nicht verstehen. When our mouth stops judging. Wenn unser Mund aufhört zu richten. Because we realize. Weil wir ja erkennen. That I am only saved by grace. Dass ich ja selbst nur deswegen errettet bin, and that if God weil es Gottes Gnade if God getan hat. Should mark my sin, wenn Gott praktisch meine Sünde markieren würde, never, ever stand. Dann würde ich nie bestehen können. Who can throw the first stone? Wer kann den ersten Stein werfen? Nobody. Niemand. Would you pray with me this morning? Würdet ihr bitte mit mir beten? Maybe there's somebody here. Vielleicht ist jemand hier. And you've never received Jesus into your life. Und du hast Jesus noch nie in dein Leben empfangen. If you died today, wenn du sterben würdest heute, where would you go? Wo würdest du hingehen? Have you ever placed your faith in Jesus? Hast du je deinen Glauben in Jesus gesetzt? For your salvation? Für deine Errettung? Maybe this morning is your moment. Vielleicht ist heute früh dein Moment. My moment was September 20th. Mein Moment war der 20. September. At 11:15. Um 11:15 Uhr. At the university. In der Universität. In 1976. 1976. An unforgettable moment. Ein unvergesslicher Moment. When I asked Jesus to come into my life. Der Moment, als ich Jesus in mein Leben hineinbat. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you for this beautiful morning. Vater, danke für diesen wunderschönen Morgen. We have people from all different kinds of churches. Wir haben Leute hier versammelt von allen verschiedenen Gemeinden. I thank you, Lord. Und wir danken dir dafür. I thank you that you call us to a personal relationship with you. Danke, dass du uns berufen hast in eine persönliche Beziehung mit dir. Pray this prayer if you're here. Bete dieses Gebet mit, wenn du hier bist. And you're not sure. Und wenn du dir nicht sicher bist. Just say, God in heaven. Gott im Himmel. Come into my life. Komm in mein Leben. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Through Jesus Christ, your Son. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. But you have to say those words. Aber sprich es einfach aus. You have aus. To speak them quietly. Das bekennst im Stillen. God in heaven. Gott im Himmel. Come into my life. Komm in mein Leben. Forgive me. Vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Through Jesus Christ. Durch Jesus Christus. Your Son. Deinen Sohn. Amen. Amen. It is very fitting today that this little boy's name is David, isn't it? Es ist sehr passend, dass der Name des Kindes David ist. Nice job, Sebi. And Bob. Gut gemacht. Gut gemacht. Yeah. We're going to dedicate little David. Wir werden jetzt den David segnen und widmen. What they did in 1 Samuel. Das haben sie auch im 1. Samuel gemacht. They dedicated Samuel. Sie haben den Samuel gesegnet. Matthew chapter 19. Apostelgeschichte 19. Jesus said, bring the little guys unto me. Bringt die Kleinen zu mir. Don't stop them from coming. Bring them to me. Halt sie nicht fern. Because such is the kingdom of heaven. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Now 25,000 kids a day go to heaven. You know that? 25,000 Kinder gehen in den Himmel jeden Tag. Every day, 25,000 kids die jeden unnecessarily Tag. In the world. Es ist so, dass 25,000 Kinder einfach every sterben. Every single day, another 25,000 are coming. Ist nicht notwendig. They're coming. They're coming. They're coming. Sie sterben und gehen dahin. And if in den we Himmel. Could see, if we could be in heaven, wenn wir im Himmel wären, we would see children. Werden wir Mengen an Kindern sehen. And children and children and children and children. Kinder und Kinder. When David's Kinder. When David's son or child died. Als das Kind des David starb. He said, "The child will not come back to me, but I will go to the child one day." Da sagte er, dieses Kind wird nicht zu mir zurückkehren, sondern ich werde selbst einmal zu diesem Kind gehen. We're going to pray for little David. Wir werden jetzt für den David beten. And we're going to pray for the mom and dad. Und wir werden auch für die Eltern beten. And Sebi's going to come over and maybe Bora can jump on the piano. Or, yeah, there you go. Nice couple, huh? Ja, ein wunderbares Paar. It's so important to speak a blessing into their life. Speak a blessing. Es ist so wichtig, einfach einen Segen in ihr Leben hineinzusprechen. To speak a blessing. Einfach Segen auszusprechen. The Lord said, bring them unto me. Der Herr sagt, bringt sie zu mir. And then it says he laid his hand on their head. Und er legte ihre Hand, seine Hand auf sie. And he blessed them. Und er segnete sie, die Kinder. We're going to pray a blessing from the scripture today. So werden wir einen Segen aussprechen von der Schrift. Before we do, you want to say anything, Sebi? you. Yeah. Just thank you. Thank you. Thank you. Thank you too. Danke und danke. Okay, you want to say thank you to your relatives? Danke für all die Verwandten und Freunde, die heute da sind. Thank you for all my relatives and friends who came today. So the most important thing today is that you live your life before God. Das Wichtigste ist einfach, dass ihr euer Leben vor Gott lebt. Not a perfect life, kein vollkommenes Leben, but a life that is in sync with God's mercy and His grace. Aber ein Leben, was einfach in Einklang ist mit Gottes Barmherzigkeit und Gnade. So that little David will say one day, auf dass der kleine David eines Tages sagen wird, just like Michael W. Smith said, wie Michael W. Smith sagte, that my father, mein Vater, was the greatest influence in my life. My war der größte Einfluss, den ich in meinem Leben gehabt habe. Es war einfach wunderbar. My father wunderbar. Just believes in me. Mein and Vater glaubt an one day David will say, und eines Tages wird David sagen, I'm so happy, ich bin so glücklich, that I had a mom and dad, dass ich Mutter und Vater hatte, that had a heart after God, die ein Herzen hatten ganz nach Herrn, dem Herrn. And he will know exactly what he's talking about. Und dann weiß auch genau, wovon er redet. My dad wasn't perfect, my mom wasn't perfect. Papa war nicht perfekt, Mama war auch nicht perfekt. But they had a heart after God. Aber sie hatten dieses Herz gehabt, was ganz auf Gott ausgerichtet war. The perfect one. So shall we pray? Der vollkommen ist. Father, we thank you today. Vater, wir danken dir heute. For Jesus. Für Jesus. For sending him to this world for dass us. Dass du ihn in die Welt gesandt hast für uns. We thank you for this family. Danke für diese Familie. And for all family and friends that have come. Und für all die Familie und die Freunde, die gekommen sind. We pray a special blessing as you. Und wir beten praktisch für einen speziellen Segen über sie. As your word states. So wie das dein Wort sagt. May you bless David. Mögest du gesegnet sein. Protect him and keep him. Beschütze und bewahre ihn. And make your face to shine upon him. Und lass dein Angesicht über ihm leuchten. And be gracious to him. Und sei ihm gnädig. And turn your face to him. Und wende dich ihm zu. And let your peace rest upon him. Und lass deinen Frieden auf ihm ruhen. We ask. Darum bitten wir dich. In Jesus' name. Darum bitten wir in Jesu Namen. And everyone said. Alle sagten. Amen. Amen. Amen. God bless you.